Es war ein wundervoller Frühlingsmorgen. Der Schnee schmolz in der Sonne und trotzdem war es noch so winterlich kalt, dass Pinocchio es vorzog, anstelle in die Schule zu gehen, im kuschelig warmen Bett zu bleiben. Nicht einmal Tommy, der kleine Vogel, der aufgeregt vor Pinocchios Fenster zwitscherte, konnte ihn zum Aufstehen bewegen. Doch dann versuchte Geppetto, den Langschläfer aus den Federn zu kriegen. Guten Morgen! Steh endlich auf, Pinocchio, sonst kommst du zu spät zur Schule. Mich friert. Ich möchte noch gerne schlafen. Zur Schule muss man jeden Tag gehen, das kann man sich nicht aussuchen. Außerdem willst du doch nicht der Schlechteste in der Klasse sein, stimmt's? Ich möchte noch so gerne schlafen. Oh. Hey, das blendet! Morgenstund hat Gold im Mund. Wenn du meinst. Meine Güte, mein Junge, was ist passiert? Ich bin über mein Nachthemd gestolpert, Papa. Auch irgendwas scheint mit meinem Bein nicht in Ordnung zu sein. Kein Wunder, dass du hinfällst. Sie sind völlig verdreht. Ja. Mach dich nur lustig. Ich möchte dich mal sehen, wie du fliegen würdest, wenn du Holzflügel hättest. Da würdest du ganz schön dumm aus den Federn gucken. Das schwöre ich dir. Aber Junge, ja. Was soll denn das? So kannst du doch nicht mit unserem kleinen Freund sprechen. Er wollte dich doch nur aufwecken. Verstehst du das? Ich mach's nicht mehr, Papa. Eigentlich ärgere ich mich über den Schnee. Ich hasse ihn. Aber warum? Er ist so kalt. Das ist nun mal die Natur. Bald wird es Frühling werden. Der Schnee schmilzt zu Wasser und versickert in der Erde. Durch die Feuchtigkeit und Wärme der Sonnenstrahlen entsteht neues Leben. Die Wiesen werden saftig und grün, die Flüsse schwellen an und führen große Wassermassen zum Meer. Die verschiedensten Knospen öffnen sich in der Sonne und ein Blütenmeer überzieht die Erde. Überall wird das Wunder neuen Lebens wieder sichtbar, im Großen wie im Kleinen. Die Tiere, die überwintert haben, kommen aus ihren Höhlen hervor und freuen sich über die ersten Vorboten des Frühlings. Im Frühling ereignen sich die seltsamsten Dinge. Für manches junge Lebewesen kann es gefährlich werden. Geh bei der Schneeschmelze nicht so nah an die Flüsse heran. Da sind schon schreckliche Sachen passiert. Da war zum Beispiel mal ein Junge, der zu nah ans Ufer herangegangen ist. Er versuchte, einen Hasen zu fangen. Wie du weißt, sind Hasen sehr, sehr schnell. Im Eifer achtete er nicht darauf, wo er hinlief. Da passierte es. Der Junge stürzte den Wasserfall hinunter. Verstehst du, was ich damit sagen will? Aha. Also, geh niemals im Frühling zu nah ans Flussufer. Ja, Papa. Du bist ein braver Junge, Pinocchio. Schon die ganze Zeit über hatte Charlie, der Mäuserich, den beiden aufmerksam zugehört. Er war schrecklich eifersüchtig auf Pinocchio, hatte sich der alte Geppetto doch sonst immer nur um ihn gekümmert. Das ist nicht zum Aushalten! Dieses Klappergestell macht mich verrückt. Na, dann geh mal frühstücken. Aber zuerst wäschst du dir Gesicht und Hände und vergiss nicht, die Zähne zu putzen. Mach ich. Da schüttelt's einen. Bist du's, Charlie? Meine Güte, jetzt hätte ich beinahe vergessen, dir das Frühstück zu bringen. Da ist es, mein kleiner Freund. Oh, bist mein gutes Kerlchen. Und jetzt ab in die Schule. Tschüss. Vergiss nicht dein Pausenbrot. Ich hab dir ein Brot mit Käse und Schinken eingepackt und Schokoladenbrot. Ach, das ist aber lieb, Papa. Da werden meine Freunde staunen. Jetzt muss ich mich beeilen. Wiedersehen. Wiedersehen. Schokoladenpudding, dieser Holzkopf bekommt immer die Leckerbissen. Während Charlie immer wütender und eifersüchtiger wurde, befand sich Pinocchio auf dem Weg zur Schule. Er hatte es zwar noch nicht bemerkt, aber er hatte Gesellschaft bekommen. Auf seiner Schultasche war die Grille erschienen. Mensch, ich kann's kaum erwarten, wenn ich nur an den Schokoladenpudding denke. Ich wüsste zu gerne, wie Schinkenbrot und Schokoladenpudding schmecken. Wenn ich doch nur irgendwas riechen oder schmecken könnte. Ach, was gäbe ich dafür, ein richtiger Junge zu sein? Unsinn! Hey, was? Wer hat dich denn gefragt? Ich geh von meiner Schultasche runter. Ach, doofe Grille. Warum wirst du gleich so böse? Ich will dir doch nur helfen. Eine schöne Hilfe bist du mir. Wenn du wirklich jemandem helfen könntest, wärst du wohl kein Geist geworden. Ich kann nichts dafür, dass ich einer bin. Aber vielleicht kann ich dich davor bewahren, dass du einer wirst. Du brauchst jetzt ganz dringend Hilfe. Du willst mir helfen, dass ich nicht lache. Ich werde ein richtiger Junge werden. Hau endlich ab! Du wirst nie ein richtiger Junge, wenn du nicht meinen Rat befolgst. Hau ab! Hey, Pinocchio, wart mal! Die Fee der alten Eiche möchte, dass ich mich um dich kümmere. Sei doch nicht so stur. Lass dir helfen. Ich sag nein! Lass mich in Ruhe! Oh, gar nicht so einfach, jemandem zu helfen, der keine Hilfe will. Aber ich werde nicht locker lassen. Inzwischen war Charlie so wütend geworden, dass er bereits Pläne schmiedete, Pinocchio irgendwie loszuwerden. Irgendwie muss ich diese Marionette aus dem Haus rausekeln. Die macht mich noch völlig fertig. Kaum taucht Pinocchio hier auf, tanzt der Alte nach seiner Pfeife. Mist! Was wohl Pinocchio gerade macht? Wahrscheinlich feste lernen. Immer eher. Hoffentlich schmeckt ihm sein Pausenbrot. Morgen werde ich ihm ein schönes Eierbrot mit in die Schule geben. Er macht diesem Holzwurm ein leckeres Eierbrot. Und was ist mit mir? Nicht zu fassen! Moment mal, das ist die Gelegenheit. Tatsache ist, dass Wiesel und Füchse Eier lieben. Und ich kenne zufällig ein paar von dieser Sorte. Pinocchio ahnte natürlich nicht, dass wieder einmal Schwierigkeiten auf ihn zukamen. Im Gegenteil, er war sehr mit sich zufrieden. Hatte er doch heute in der Schule die ersten Wörter zu schreiben gelernt. Voller Stolz zeigte er den Zettel mit den ersten selbstgeschriebenen Wörtern seinem Vater. Oh, dem Himmel sei Dank. Oh. Mein Junge. Warum weinst du denn, Papa? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Ganz bestimmt nicht. Ich bin nur so stolz darauf und weine, weil du schon schreiben kannst, Pinocchio. Mein allerbester Junge. Mir geht es sehr gut. Das sind einfach nur ein paar Freudentränen. Seltsam. Ich werde die Menschen nie verstehen. Sie weinen, wenn sie sich über etwas freuen. Du hast eine Menge gelernt. Ich kann es kaum glauben. Rührseliger geht's wohl nicht mehr. Morgen ist endlich Schluss mit diesem Gesachse. Da rechnen wir ab. Und Charlie meinte es ernst. Gleich am nächsten Morgen ging er zu Jack und Willy, dem Fuchs und dem Wiesel, um mit ihnen einen finsteren Plan gegen Pinocchio auszuhecken. Was? Leckere Eierbrote? Nam, nam, nam. Du sagst, er kommt dir tatsächlich jeden Tag vorbei? Das wäre ja ein Knüller. Da habe ich sofort an euch gedacht, Jung. Und wenn du uns angelogen hast? Niemand nennt mich einen Lügner. Ja. Bestimmte Personen ausgenommen. Uhu, dann lass mal hören, Kumpel. Ja, ich kann es kaum erwarten. Es ist eine Ewigkeit her seit meinem letzten Eierbrot. Und was ist, wenn er nicht kommt? Passt auf, er wird jeden Moment auftauchen. Bist du sicher? Na, da bin ich aber gespannt. Das Wichtigste ist Geduld, Kumpel. Wenn der alte Holzkopf um die Ecke biegt, dann sind Typen wie ihr gefragt. Klugscheißer. Nicht so ungut, Jack. Vielleicht ist das Ei schon ein Hühnchen, wer weiß. Unglaublich. Ein kleines Hühnchen wäre auch nicht schlecht. Mein Magen ist schon in allerhöchste Alarmbereitschaft versetzt. Oh, Geppetto, dank dir muss keiner der Armen mehr Hunger leiden. Du Blödmann, er hat die Eierbrote doch gar nicht für uns gemacht. Glaubst du denn, die Pumpe gibt uns die Brote freiwillig? Was glaubst du eigentlich, worüber ich die ganze Zeit nachdenke, Tortel? Weißt du, Jack, seine Art, auf dich aufmerksam zu machen, ist nicht jedermanns Sache. Ich hätte eine Lösung für das Problem. Ja? Pass mal auf, du weißt, wie gefährlich der Fluss im Frühling ist. Der Fluss? Das hätte ich dir nicht zugetraut. Genau so werden wir es machen. Wir locken ihn runter zum Fluss und wenn er nicht aufpasst, stoßt ihr beide ihn rein. Du meinst oberhalb des Wasserfalls? Ist das nicht eine etwas harte Methode, jemandem das Pausenbrot wegzunehmen? Gibt es da keine andere, sanftere Möglichkeit? Oh, meine Güte! Warum reißen wir es ihm nicht einfach aus der Hand? Zu dritt müssten wir doch in der Lage sein, diese Puppe zu überwältigen. Weil diese Puppe sprechen kann. Und du wirst doch nicht wollen, dass sie uns bei Geppetto verpitzt. Um Himmels Willen, alles nur das nicht! Also ab mit ihm in den Fluss. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie sehr mich das schmerzt, meine lieben Freunde Huren zu sehen, während dieser Holzkopf sich vollfrisst. Ihr könnt's mir glauben. Früher war Geppetto ein wahrer Freund. Wir haben viele Jahre in Eintracht und Harmonie verbracht. Dann hat diese Holzpuppe alles zerstört. Das würde ja bedeuten, dass sich dieses Windei etwas genommen hat, was im Grunde uns zusteht. Das werden wir ihm heimzahlen. Das ist die Quittung dafür. Richtig. Sieh mal, da kommt ihr. Oh, kommt. Ich hab den Geschmack schon auf der Zunge. Halt die Klappe, Idiot. Der kommt direkt auf uns zu. Oh, vielleicht sollte ich ihm ein bisschen tragen helfen. Pinocchio! Ach, du bist Charlie. Kommst du mit mir mit in die Schule? Nein, meine Freunde und ich haben eigentlich was anderes. Wo hast du nicht Lust mitzukommen? Danke, ich muss mich beeilen, sonst komme ich zu spät. Hallo, darf ich mich kurz vorstellen? Mein Name ist Jack und ich bin der Veranstalter des Maulwurf-Wettschwimmens unten am Fluss. Und ich möchte dich gern dazu einladen. Ja? Ein Wettschwimmen? Toll! Hör doch einfach nicht hin, was diese Leute sagen. Sei vernünftig, bitte, Pinocchio! Das sind meine neuen Freunde. Kannst du mich denn nicht endlich in Ruhe lassen? Üble Bursch! Du misstraust meinen Freunden? Ja! Mit wem redest du da eigentlich, mein Freund? Machen wir uns lieber auf den Weg. Hä? Was ist? Ja, gehen wir. Es wird dir bestimmt gefallen. Er zieht förmlich das Unglück an. Ach, was soll's. Wieder einmal hatte die Grille vergeblich auf Pinocchio eingeredet. Völlig arglos ging er mit Jack, Willy und Charlie zum Fluss hinunter, obwohl auch Geppetto ihn ausdrücklich davor gewarnt hatte. Wann werden die Maulwürfe kommen? Oh, die Maulwürfe sind schon da. Du musst nur näher ans Ufer gehen, dann kannst du sie sehen. Na los, geh schon. Ach, übrigens, die Maulwürfe sind gerade aus dem Winterschlaf aufgewacht. Da sind sie meistens furchtbar hungrig. Ich pass lieber auf deine Pausenbrote auf. Oh, das ist lieb von dir. Vielen Dank. Du musst ganz nah ans Ufer gehen, mein Freund. Ich kann keine Maulwürfe sehen. Knie dich hin und schau mal ins Wasser. Jetzt darf ich mal die Brote halten. Ja. Langsam, langsam. Ja, ja, beim Wasserfall musst du besonders aufpassen. Schwimm schnell nach Hause, Geppetto macht sich sonst Sorgen. Einfach hinreißen. Ich habe selten etwas so Ausgezeichnetes gegessen. Während sich Willy und Jack gierig über die Pausenbrote hermachten, trieb Pinocchio hilflos den Fluss hinunter und immer näher auf den großen Wasserfall zu, bis es ihm schließlich gelang, sich an einem dürren Ast festzuhalten. Aber in Sicherheit war er dadurch noch lange nicht. Pinocchio! Oh, oh! Hilfe! Hilfe! Oh! Hilf, die Arme! Pinocchio! Ich ertrinke! Versuch, ruhig zu bleiben! Hilfe! Versuch, auf die Insel rüberzukommen, Pinocchio! Hol mich raus! Wo ist er? Ich kann nicht mehr! Hilfe! Na, Papa! Hilfe! Pinocchio, nimm meine Hand! Pinocchio! Pinocchio! Oh nein! Halt dich fest! Ich werde versuchen, dich hochzuziehen! Ich rutsche ab! No! Halt dich fest! Du darfst nicht aufgeben! Ja, shit! Was ist jetzt los? Hey, sieh mal, die Fee. Nur Mut, Pinocchio. Du wirst es schaffen. Nur so kann aus dir einmal ein richtiger Junge werden. Sieh dich Stück für Stück an meinem Arm hoch. Du bist sehr tapfer, Pinocchio. Los, versuch's gleich einmal! Sieh! Ja. Du hast es geschafft! Hurra! Pinocchio, mein Liebling, du hast nicht auf deinen Vater gehört und bist deshalb bestraft worden. Alles hat seinen Preis. Wenn Kinder nicht tun, was ihre Eltern sagen, kann das sehr gefährlich werden. Weil du deinem Vater nicht gehorcht hast, wärst du beinahe den Wasserfall hinabgestürzt. Du hättest sterben können. Jetzt geh nach Hause. Dein Vater wartet schon. Triefend nass und völlig erschöpft machte sich Pinocchio also auf den Weg nach Hause. Charlie war längst dort angekommen und davon überzeugt, dass Pinocchio niemals wiederkommen würde. Doch zum Glück täuschte er sich da. Papa! Papa! Was war das? Jemand hat gerufen. Es hat wie Pinocchios Stimme geklungen. Hoffentlich ist ihm nichts passiert. Pinocchio! Pinocchio! Der Pinocchio kommt zurück. Da wird er eine schöne Überraschung erleben. Pinocchio! Pinocchio! Oh, mein Junge. Was ist denn passiert? Du hast ja Fieber und deine Kleider sind ganz nass. Bist du in den Fluss gefallen? Oh, Hilfe, Papa, ich ertrinke. Du warst unten am Fluss, obwohl ich dir gesagt habe, wie gefährlich das ist und dich gewarnt habe. Mein Papa wird sehr böse, weil ich nicht getan habe, was er gesagt hat. Hä? Entschuldige, Papa, ich werd's nie wieder machen. Ich verspreche's dir, ich werd nie wieder so nah an den Fluss gehen. Ich weiß, dass ich nicht hätte hingehen sollen, Papa. Bitte entschuldige, ich werd's nie wieder tun. Ich verspreche's dir. Ich habe zur lieben Fee gesagt, dass ich jetzt immer folgen werde. Du wirst mal stolz auf mich sein, Papa. Natürlich, das weiß ich doch, mein Liebling. Jetzt musst du schnell ins Bett, damit du möglichst bald wieder gesund wirst. Schlaf schön, mein Kleiner. Bald wirst du wieder gesund sein. Du hast dich aber mächtig erkältet. Sei ganz ruhig. Ich passe schon auf dich auf. Ich werde dich pflegen, bis du wieder gesund bist und munter und fröhlich umherspringen kannst. Von wegen gesund werden. Wenn's nach mir gegangen wäre, hätte ich ihn sowieso gleich im Kamin verheizt, ja. Lieber Gott, bitte rette das Leben meines kleinen Sohnes Pinocchio. Er ist noch ein kleiner Junge und weiß, wenn er etwas tut, oft nicht, was richtig und was falsch ist. Frohen Herzens würde ich mein Leben dafür geben, wenn er nur wieder gesund wird. Tja. Ich glaube, ich muss darüber nachdenken, was ich mache, wenn dieser Holzkopf tatsächlich überlebt. Sobald ich meine Schneidezähne geschliffen habe, werden wir sehen, wie leicht ich sein morsches Genick durchnacken kann. Da werdet ihr Augen machen, Freunde. Das Fieber steigt. Ich glaube, ich habe keine andere Wahl. Ich muss auf den Berg steigen und nach den Heilkräutern suchen. Ich bin bald wieder da. Hab noch ein bisschen Geduld. Und so verließ Geppetto das Haus, um für Pinocchio nach den Heilkräutern zu suchen. Darauf hatte Charlie nur gewartet. Er wollte der kleinen, hilflosen Holzpuppe nun den Rest geben. Doch da erschien, für Charlie allerdings unsichtbar, die Grille und versuchte, den Mäuserich aufzuhalten. Mein seliger Urgroßvater immer, der beißt die Maus keinen Faden ab. Selbst ist die Maus. Was hat der vor? Hey! Bleib stehen! Merkwürdig. Ich habe das Gefühl, jemand zieht an meinem sechsten Barthaar. Ich glaube, ich kann von Glück sagen, dass ich bereits ein Geist bin. Andernfalls würde der brutale Kerl auch mich fertig machen. Irgendwas scheint immer noch an meinem Barthaar zu ziehen. Au! Jetzt habe ich ihm mein Haar ausgerissen. Und nun, mein Näslein, hat dein letztes Stündlein geschlagen. Au, guck dir, der Hammer plötzlich hier meine Zähne. Ich hätte schwören können, das Ding war vorher noch nicht da. Aber wenn er schon mal da ist, sollte man ihn auch sinnvoll verwenden. Au, meine Pfoten, Ich hab sie mir gebrochen. Diese Maus wird nicht mehr lange durchhalten. Ich weiß nicht, was hier vorgeht, aber ich werde den Kerl umbringen. Jetzt aber an die Arbeit. Ich hab schon zu viel Zeit verloren. Das war's dann. Ich werde dich zu Brennholz zerknabbern.